Lieber Fabian, hast du deine Briefmarken schon wieder einmal angeschaut? Oder gar die Briefmarken deines Sammelgebietes so geordnet, wie ich es dir vorgeschlagen habe? Pinzette, Lupe, Katalog. Ich würde mich ganz riesig freuen, wenn du dich auch weiterhin für die Briefmarken interessieren würdest. So wie dein Bruder Till. Vom Verschwinden der Briefmarke und ihrer Sammler. Feature von Alexa Hennings. Ich sitze auf dem Fußboden in meinem Arbeitszimmer vor einer kleinen Holzkiste. Darin habe ich Briefe gefunden. Mein Vater schrieb sie an meine Jungs. Damals waren sie gerade in die Schule gekommen. Heute sind sie über 20 und ihr Großvater lebt nicht mehr. Natürlich kannst du noch nicht alles so schnell lesen und verstehen. Aber in 2 Jahren sieht die Sache schon anders aus. Zeig der Mutti mal deine Briefmarken und frag sie um Rat. Tja, die Mutti. Das war ich. Und ich habe es vermasselt. Aus meinen Söhnen sind keine Briefmarkensammler geworden. Mein Vater hat die Jungs ausgerüstet. Pinzette, Michelkatalog, Lupe und Zähnungsschlüssel. Einmal im Monat schickte er einen dicken Briefmarkenbrief. Der enthielt nicht nur Marken, sondern auch die Blätter einer selbstverfassten kleinen Briefmarkenkunde. Die Briefmarke muss die Landesbezeichnung, außer englischen Briefmarken, und die Wertangabe tragen. Jedoch nicht in jedem Fall die Währungsbezeichnung erkennen lassen. Manche Dauermarken tragen auf dem Markenrand auch den Namen des Entwerfers oder Stechers, das sogenannte Stecherzeichen. Dabei bedeutet die Abkürzung INF, lateinisch in venit, hat gestochen, und DEL, lateinisch delineavit, hat entworfen, gezeichnet. So etwas hat mir alles mal mein Vater beigebracht. Werner Czernek, Dozent an der Dresdner Verkehrshochschule. Und zwar in unserer Arbeitsgemeinschaft Junge Philatelisten. Sie bestand aus einem Haufen gackriger Mädels. 7 Freundinnen und ich. Meine Mutter nannte uns immer ZZZZ, Czerneks Zackenzählerzirkel. Und mein Vater sei, so sagte sie immer, Dresdens Oberzacke. Er war der Chef des Philatelistenverbands des Bezirks Dresden, der damals zum Kulturbund gehörte. Das kleine Sondersammelalbum. Kurioses und Varia rund um die Philatelie. Erstes Artefakt. Eintrag in Meyers kleines Lexikon. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1969. Philatelie. Griechisch. Briefmarkenkunde. Das Erforschen und Sammeln von Postwertzeichen und postalischen Belegen aller Art. Die Philatelie ist volkswirtschaftlich, politisch und kulturell von Bedeutung. In der DDR Teil der kulturellen Massenarbeit des Deutschen Kulturbundes. Man unterscheidet Generalsammeln, Länder, Motivsammeln, zum Beispiel Sport, und thematisches Sammeln, zum Beispiel Geschichte der Arbeiterbewegung. Dresden-Löbtau, Frühjahr 2013, Ingrids Stübchen. Also die Türen klemmen nämlich alle, deshalb gehe ich vorne weg. Futtern wie bei Muttern steht vorne an der Schaufensterscheibe. Um die Ecke auf dem Hof ist das Außenklo. Die Tür daneben führt ins Vereinszimmer von Ingrids Stübchen. 20 Quadratmeter, ein langer Tisch. Hier treffen sich einmal im Monat die hiesigen Briefmarkensammler. Der Dresdner Philatelistentreff ist offen für alle. 5 Vereine gibt es noch in Dresden. Vor dem Mauerfall waren es 30. Von den 1.000 Philatelisten sind nur noch 130 aktiv. Ich habe 1939 die ersten Briefmarken in die Hände bekommen, die mir mein Vater mitgebracht hat. Und da wusste ich noch nicht, wie man sortiert, wie man die aufbewahrt. Hans-Georg Dauterstedt hat mich hierher geführt zum Philatelistentreff. Der 80-Jährige war ein alter Briefmarkenfreund meines Vaters. Die eigentliche Briefmarkensammelei begann erst, nachdem der Krieg zu Ende war. Es wurde zunächst mal alles gesammelt, was wie eine Briefmarke aussah, außer Konsummarken, wurde bloß aufgehoben. Das war also noch ein ungeordnetes Sammeln. Hans-Georg Dauterstedt entschied sich damals, wie so viele, für das Sammelgebiet Deutschland und sowjetische Besatzungszone. Später studierte er Stahlbau und sammelte fortan Brückenmotive und Architektur. Das war mein großer Fehler. Man muss sich da abkapseln und muss dann versuchen, nur eine Strecke richtig fahren und nicht mehrere Strecken, bloß halb. Und so hatte ich zwar einen Haufen Briefmarken, aber ich hatte wenig System drin. Mit der Unordnung war Schluss, als sich der Sammler in seinem Betrieb, dem VEB Sächsischer Brücken- und Stahlhochbau, der Betriebsarbeitsgemeinschaft anschloss. Der Sammler gestaltete selbst Exponate und half nicht nur seinen eigenen Kindern, das auch zu tun. Ich selbst war mal Vize-DDR-Meisterin im philatelistischen Jugendwettbewerb, mit 14. Mein Sammelgebiet? Märchen aus aller Welt. Mein Exponat hieß »Wenn Frau Holle ihre Betten schüttelt«. Ich fand heraus, welches Pendant Rumpelstilzchen im russischen Volksmärchen hat. Und ich entdeckte das Motiv der Goldmarie in »Tausend und einer Nacht« oder in japanischen Märchen. Ihre letzte Ausstellung hatten die Dresdner Philatelisten vor 7 Jahren. Im Flughafen Dresden-Klotsche zeigten sie ihre liebevoll thematisch sortierten Schätze. Aber wer geht heute noch in eine Briefmarkenausstellung? Die Enkel der alten Philatelisten jedenfalls nicht. Sie haben ihre Thumbnails auf dem Display und Videos im Smartphone. Sie schreiben SMS und Mails statt Briefe. Und falls Sie mal ein Päckchen oder einen Brief versenden, laden Sie das Porto über Ihr Handy herunter. Es ist ein Trend unter den Briefmarkensammlern, ganze Briefe und Karten zu einem Thema zu sammeln, mit all ihren Marken und Stempeln, die Wege und Umwege dokumentieren. Währungsreformen, Systemumstürze, neue Grenzen. Vereinsfreund Michael von Meyeren hält einen über und über mit Briefmarken zugeklebten Umschlag in der Hand. Sein Verein, der Verein für sächsische Postgeschichte und Philatelie, ist der größte philatelistische Verein in Sachsen. Er zeigt gerade einen wunderschönen Beleg aus dem Jahr 1948. Dort war die Währungsreform. Und nun muss man sich noch mal die Anschrift angucken. An das Heimkehrerlager Gronenfelde, so lese ich das. Also ein Zeitdokument und ein postalisches Dokument. Ganz wunderbar. Da schlägt mein Herz höher, wenn ich das sehe. Das ist wirklich Geschichtsdokument. Früher habe ich Polarpost gesammelt, also Post von Arktis- und Antarktis-Expeditionen und Stationen zu DDR-Zeiten, wo man eben dort nicht hin konnte. Ne? Da hat man sich die Fernwelt eben auf den Briefen angeguckt. Ne? Lieber Fabian, ich habe euch mal die Landesbezeichnungen auf europäischen Briefmarken aufgeschrieben und die dazugehörigen Landeswährungen. Mit der neuen Freiheit nach dem Mauerfall wurde auch die Welt der Briefmarken immer größer und unübersichtlicher. Selbstklebende Marken kamen auf. Dazu extra Ersttagsstempel. Viele Deutschlandsammler resignierten irgendwann ob der Fülle des Materials. Ein Sammler, das liegt in seiner Natur, strebt immer nach Vollständigkeit. Wenn die nicht mehr erreichbar scheint oder unbezahlbar wird, dann steigt er aus. Von einer 500.000 Sammler, die einst regelmäßig die neuen Ausgaben kauften, sind nur noch 50.000 übrig geblieben. Keine einzige aus dem Dresdner Zirkel bezieht heute noch sämtliche Briefmarken, die im Monatstakt erscheinen. Sie haben sich auf die Postgeschichte und das Sammeln von Briefen und Postkarten, auch Ganzsachen genannt, verlegt. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass die Orts- und Heimatgeschichte, dass es nun nicht Welten einreißen wird, ist auch klar. Aber das wird nie sterben. Und wir verstehen uns als ein Teil der Heimatgeschichte. Und das ist eben etwas mehr als nur gezackte kleine Marken sammeln. Das ist auch schön. Aber die Marke flüstert, der Brief spricht. Das kleine Sondersammelalbum. Zweites Artefakt. Das schönste deutsche Briefmarkengedicht. Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt, da war die Liebe in ihm geweckt. Er wollte sie wieder küssen, da hat er verreisen müssen. So liebte er sie vergebens, das ist die Tragik des Lebens. Joachim Ringelnatz. Der Dichter aus Wurzen erscheint auf 2 deutschen Marken. Zum 100. Geburtstag gab die Bundespost Berlin eine 50-Pfennig-Sondermarke heraus. Und 2008, zum 125. Geburtstag, die Deutsche Post eine 85-Cent-Marke mit diesem Gedicht. Das Postamt in Dresden-Blasewitz, wo ich früher mit meinem Sammlerausweis die neuesten Briefmarken abholte, ist jetzt eine Weinhandlung. Das letzte große und zentrale Postamt von Dresden wurde kürzlich von der Altmarktgalerie weg in Container verfrachtet. Wenn ich zu Hause in Mecklenburg Briefmarken kaufen möchte, fahre ich zum Getränkeshop. Das kleine Sondersammelalbum. Drittes Artefakt. Kriminelles. Für den Export in die BRD war der VEB-Philatelie Wermsdorf zuständig. Paketweise lieferte der sächsische Betrieb Marken an Händler im Westen. Bevorzugt Marken aus dem Dritten Reich, die in der DDR nicht gehandelt werden durften. Ein Teil der Marken stammte aus den alten Beständen der Reichspost. Viele der Raritäten aber waren den Vorbesitzern abgepresst oder von Republikflüchtigen konfisziert worden. Das Geschäft mit den Hitlerköpfen und Hakenkreuzen brachte der DDR jährlich Millionenbeträge. Der VEB-Philatelie unterstand dem Bereich kommerzielle Koordinierung. Devisenbeschaffer Schalk Golodkowski drückte dem Handel Marke gegen D-Mark seinen Stempel auf. Wollen wir jetzt mal kommen zum Vereinsausscheid? Zum Vereinsabend? Dresden-Striesen. Also, Club der Volkssolidarität. Ich freue mich, dass wir wieder uns sehen. Wir denken wieder an unseren Freund Max, der hier leider verschoben ist im letzten Jahr. Nochmal Prost, Max. Treff der AG Junge Philatelisten Dresden. Alle sind um die 50, meine Generation. Dir, Michael. Zusammen oder gegeneinander kämpften wir einst im Jugendwettbewerb. Die Jungs haben länger durchgehalten als ich. Dort, wo die erwachsenen Philatelisten organisiert sind und das, was vorhin gesagt war, hier das Durchschnittsalter ist 63. Also wenn das Durchschnittsalter 83 ist, ich glaube, da kommen wir der Sache näher. Also dort gehören wir eigentlich nie hin. Die deutsche Philatelistenjugend hat uns aber quasi rausgeschmissen, zu Recht, weil wir ja zu alt sind. Und das hat aber dann zumindest den positiven Beigeschmack gehabt, dass wir uns also gesagt haben, okay, wir müssen wieder Jugendarbeit machen, sonst gehören wir dort nie hin. Und haben also tatsächlich es geschafft, in Dresden wieder eine Kindergruppe, die unter unserem Namen firmiert. Und wir haben immerhin 7 richtig zahlende Mitglieder der Deutschen Philatelistenjugend. Und zu meinen Vereinsabenden, da kommen also so 10 Kinder, ich will jetzt nicht sagen im Schnitt, aber im Schnitt kommen die 7 oder 8, ja. Heiko Weber, ein Geologe, betreut die kleinen Briefmarkenfreunde an einer Grundschule. Es bildet wirklich. Das Schlimme ist bloß, dass zum Teil dieselben Fragen 1 oder 2 Jahre später wiederkommen und man weiß es wieder nicht mehr. Damit das nicht passiert, hat Thomas Wünsche heute einen kleinen Refreshing-Kurs zum Thema Stempelarten vorbereitet. Er breitet 10 Briefe aus. So, wir würden jetzt mal anfangen. Es geht also um diesen Stempel. Und ich muss mitmachen. Oh Gott, 30 Jahre habe ich nicht mehr über Stempelarten nachgedacht. Gott, wie war das bloß? Mit Postzustellungsurkunde. Um diesen Stempel geht es. Eindeutig. Wir haben ein Kreuz, ich habe ein Kreuz gemacht. Dann geht es um diesen Stempel. Posthilfsstelle. Ui, Schmeckerschen. Ja, das ist ein schönes Stück. Posthilfsstelle Bastei. Nee. So, 12. Langsam auch 12. Was ist denn das hier? Na, das sind 9 Punkte. Na, der hat heute Kurzfassung. Also, das gibt's nicht. Ich bin mit 12 Punkten gleich auf mit dem Gruppenbesten. War doch nicht alles umsonst damals bei Czernecks Zackenzählerzirkel. Die nicht mehr ganz jungen Dresdner Jungphilatelisten haben natürlich auch Briefmarken mitgebracht. Einer sammelt Vietnam, der nächste alles zum Thema Elbe, ein anderer Brücken. Der Vietnamsammler ist Michael Böhme, auch ein alter Briefmarkenfreund meines Vaters. Er kann nur noch selten hierher kommen. Die meiste Zeit des Jahres arbeitet er an der Uni in Hanoi und bringt vietnamesischen Studenten Deutsch bei. Michael Böhme hat ein Werbeheft der Post in der Hand und schaut sich die aktuellen Marken an. Jugend musiziert, man sieht, es musiziert jemand, ansprechen. Aber diese beiden Persönlichkeitsausgaben, Hebbel, berühmter Mann. Aber macht man nur den Kopf und das andere ist nur Schrift. Warum kommen da keine Werke oder irgendwelche anderen Hintergrundinformationen? Oder noch schlimmer, hier ist August Hermann Franke. Das ist ja nur, fast nur Schrift. Damit kann man keinen begeistern mit diesen beiden Marken. Niemanden. Ein paar Mal im Jahr organisieren die Dresdner Philatelisten Tauschtage für ganz Dresden. Doch auch dort weiß man irgendwann, was die anderen haben und was nicht. Und so wird eben auch im Internet getauscht. Da wird diese Sache relativ fix international, obwohl sie, wie gesagt, heute für alle anderen Außenstehenden im stillen Kämmerlein stattfindet und irgendwo, sage ich mal, ein eigenbrötlerisches, altes Dinosaurier-Hobby ist. Aber ich finde es eben überhaupt nicht so. Und für mich ist es immer wieder erstaunlich, was auf solchen Plattformen wie eBay, wo also auch mit Briefmarken sehr viel gehandelt wird, was also dort wirklich los ist. Ich sammle zum Beispiel noch Leuchttürme. Das ist zurzeit ein sehr beliebtes Thema weltweit. Und wenn man dort an wirklich relativ seltenen Sachen ranzubbelt, das sind sofort Leute, die da mitbieten aus England, aus China, aus Japan, USA, so und so. Dort kann ich also auch nie feststellen, dass Philatelie völlig am Boden liegt. Leuchttürme? Da gab es doch zu DDR-Zeiten diese wunderbare Serie mit den Seekarten im Hintergrund, wo man noch die Untiefen vor Hiddensee erkannte. Ein Blick in den Michel-Katalog verrät mir, der Gestalter war Jochen Berthold. Ich fahre zu ihm, an die Ostsee. Das kleine Sondersammelalbum. Viertes Artefakt. Grafische Petitessen. Zum 100. Geburtstag Robert Schumanns erschien eine Marke, die neben seinem Konterfei auch ein Notenblatt zeigte. Nur leider, wie sich herausstellte, waren das keine Schumann-Noten, sondern Noten seines Kollegen Schubert. Weitere unter den Sammlern berühmte Fehler: Thomas Mann trägt den Scheitel auf der falschen Seite. Auf einer Marke zum Tag der Nationalen Volksarmee hebt ein Matrose eine Signalflagge in die Höhe. Der Wind weht sie nach West. Sein Mützenband aber knattert straff ostwärts im gleichen Wind. Möwen kreisen über einer Reihenhaussiedlung abseits des Plattenbauviertels. Damit ich ihn finde, hat Jochen Berthold eine handgezeichnete Skizze gemalt. Den Parkplatz vor seinem Haus in Rostock-Lichtenhagen hat er mit einem Schild für mich reserviert und den Namen des Senders draufgemalt. Alte Schule. Der 78-Jährige ist einer der bekanntesten Briefmarkengestalter Deutschlands. Der Leipziger lernte in seiner Heimatstadt den Beruf des grafischen Zeichners und studierte dann an der Abendschule der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. 1959 kam er als Gebrauchsgrafiker an die Werft in Wismar. Und seitdem weiß ich, wie ein Schiff auch innen aussieht. Und vor allen Dingen, weshalb ein Schiff immer geradeaus fährt, wenn das Ruderblatt nicht betätigt wird. Weil es eben symmetrisch auf den Zentimeter genau gebaut wird. Und dabei lernt man natürlich großartige Menschen kennen. Das sind die Schiffbauer, die Techniker und die Schweißer und Menschen, die im Grunde genommen alles können und alles sehr korrekt machen. Auf seinem Tisch hat er viele Ordner und Mappen bereitgestellt. Darin Entwürfe, Drucke, Briefverkehr zu jeder einzelnen Marke. Sein Lebenswerk. Die erste Briefmarke begann 1969 und kam dann 1971 raus. Das ist eine ganze Serie, das ist natürlich wieder der Schiffbau. Stahlstichmarken des DDR-Schiffbaus. 2 Jahre brauchte es vom Entwurf bis zum Druck. Die längste Zeit benötigen die beiden Stahlstecher. Eine filigrane Meisterleistung. Dazu die Farbgebung in Sepia- und Tintenfarbtönen. Alles ist gezeichnet. Auch die Schrift. Ein Kunstwerk gegenüber vielen kunterbunten, wie mit Photoshop erschaffenen Marken, die es heute so gibt. Leider war es damals schon nicht mehr üblich, am Markenrand zu vermerken, Inf für Invenit hat gestochen und Del für Delineavit hat entworfen. Das würde zu diesen Marken passen. Es ist schon immer so gewesen, dass man sich bewerben konnte Und daraufhin, da ich nun aus dem Schiffbau kam und Schiffe zeichnen konnte, bekam ich und noch einige sehr guter Kollegen den Auftrag, diese Marken zu entwerfen. Und ich bekam dann gleich bei dem ersten Auftrag den Zuschlag, wo ich heute noch recht dankbar bin. Denn es folgten insgesamt bis jetzt 136 Briefmarken mit einer Gesamtauflage von weit über 1 Milliarde Auflage. Von der Deutschen Post bis zur Deutschen Bundespost, jetzt über das Bundesministerium der Finanzen. Als die Deutsche Post privatisiert wurde, wollte dennoch der Staat die Deutungshoheit über die Briefmarke, die immerhin das Land weltweit repräsentiert, nicht abgeben. Und so vergibt heute das Bundesfinanzministerium die Aufträge an die Gestalter. 6 bis 7 Grafiker werden zu einem vorgegebenen Thema beauftragt, Entwürfe einzureichen. Die endgültige Auswahl trifft dann der Kunstbeirat des Deutschen Bundestages. Wie der Expertenrunde so etwas wie die 3-Cent-Marke durchgehen konnte, bleibt ein Rätsel. Auf Jochen Bertholds Tisch häufen sich nicht nur die Ordner mit den angenommenen, sondern auch mit den abgelehnten Entwürfen. Zum Glück gibt es auch schon für den Entwurf ein Honorar. Sonst würde man wohl arm bei diesem Geschäft. Also eine Arbeit, die man schon mit gewisser Leidenschaft macht. Und da spielen dann viele Faktoren keine Rolle mehr, weil man wirklich beseelt ist von der Marke. Und das geht mir heute noch so wie in den allerersten Zeiten. Man hat eine kleine Fläche, damals wie gesagt noch kleiner. Unsere Entwürfe heute sind 6-mal so groß wie die gedruckte Marke damals, also 3-mal so groß. Und auf dieser kleinen Fläche sich konzentrieren, nicht zu verwechseln jetzt mit einem verkleinerten Plakat oder so, sondern sich darauf zu konzentrieren und eine Marke zu entwickeln, die in Deutschland gekauft wird und wo man in meinetwegen auf den Fidschi-Inseln immer noch weiß, halt, das ist eine Briefmarke aus Deutschland. Das ist mein Anliegen, es muss alles erklärbar, erkennbar sein. Und da gebe ich mir die größte Mühe. Jochen Bertholds Marken sind Zeitdokumente. Als er 1969 das Thema Leipziger Messe bearbeitet, punktiert er das Messeemblem. Damals war gerade die Datenverarbeitung mit Lochkarten erfunden worden. Maximale Information auf minimalem Raum. Der Grafiker holt eine Arbeit aus der Nachwendezeit hervor. Das ist mit Bleistift so hingemietzelt. Und jetzt geht es ins größere Format. Hier geht es also um den Mittellandkanal, dieses gewaltige Kreuzungsbauwerk. Das muss man sich ansehen, das muss man gesehen haben. Nicht? Und hier sehen Sie jetzt schon die klare Zeichnung. Hier sind nun schon erste Passlinien angegeben für den Karton. Und hier ist jetzt bereits die Typografie zugeordnet. Und da spielt natürlich auch Schriftcharakter eine Rolle. Also ich mache nicht diese vielen Schriftfluten, die heute über uns kommen, sondern klare Schriften. Wer je die aktuelle Briefmarke mit dem Dresdner Zwinger in die Hand bekommen hat, der weiß, wovon der Gestalter spricht. Auf diesen Marken kann man weder den Wert, 1,45 Euro, noch das Ausgabeland Deutschland auf den ersten Blick erkennen. Beides schimmert in dünnen weißen Lettern auf farbigem Hintergrund. Jochen Berthold dagegen lässt über seiner farbigen Grafik des Mittellandkanals einen weißen Rand, den er ganz ausfüllt mit den schwarz gedruckten Worten 100 Jahre Mittellandkanal. Alles klar. Und das ohne Lupe. So müssen Briefmarken sein. Und hier gab es auch mal ein bisschen Ärger. Das ist die Marke zur Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Helsinki. Ich ein Stück Grenze vergessen, das gab richtig Ärger. Kaum ein Millimeter fehlt an dem Strich, der Norwegen von der Sowjetunion trennt. Den aufmerksamen Genossen in der Kommission zur Beurteilung von Postwertzeichenentwürfen beim Ministerrat der DDR, Abteilung Post- und Fernmeldewesen, entging nichts. So, und das sind im Grunde aus der damaligen Zeit meine Lieblingsmarken. Die Leuchttürme, die wurden jetzt vom Wasser- und Schifffahrtsamt nochmal gewürdigt und so weiter. Also die spielen immer wieder eine rechte Rolle. Für seine Leuchtturmmarken bekam Jochen Berthold Karten vom Seehydrographischen Dienst. Die konnte er nicht eins zu eins verwenden, da zu viele winzige Details darauf waren, die man auf der Briefmarke nicht erkannt hätte. Es wären nur sinnlose Pünktchen gewesen. So zeichnete er alle Karten für die 6 Leuchtturmmarken neu. Natürlich musste auch da, so Bertholds Ehrgeiz, jedes Detail stimmen. Mit dem Leuchtturmzeichnen dagegen war es schwieriger. Die Ostsee war Grenzgebiet. Und dann ruft der Seehydrographische Dienst an und sollte mit dem DPA, wissen noch, was ein DPA war, Deutscher Personalausweis, und Skizzenmaterial, Fotoapparate und warme Sachen, möchte ich doch bitte nach Hohe Düne kommen. Und da lag ein die Dornbusch, vergesse ich mein Leben nicht. Und ich war kaum drauf, da ging es auf und davon. Und das ist Courage, die Leute damals hatten. Nicht? Die haben nicht mehr nach meinem Ausweis gefragt. Nicht? Fuhren dann mit mir die Leuchttürme buchstäblich ab. Nicht? Und das habe ich denen hoch anerkannt. Also die Engstirnigen, bei denen war nichts möglich. Und hier ging das dann. Nicht? Manche Recherchen beschäftigen einen Briefmarkengestalter wochenlang. Die Hauptarbeit ist das Recherchieren, sich wirklich vergewissern. Wie sieht das aus? Denn es gibt ja nichts Gedrucktes, was in so hoher Auflage dann unter die Bevölkerung kommt. Und Philatelisten sind ja kluge Köpfe. Ne? Kluge Köpfe, und die wissen natürlich alles. Die wissen nicht. Die sitzen tagelang mit der Lupe hier, um irgendwas zu entdecken. Das Zeitalter, in dem Briefporto per Handy heruntergeladen wird, macht dem alten Grafiker keine Bange. Ich glaube nicht, dass die Briefmarke zu Ende geht. Das glaube ich auf keinen Fall. Sie müsste dann eigentlich in der ganzen Welt zur Neige gehen, und dem ist nicht so. Und man muss mal nicht nur eine Ansichtskarte schicken, sondern mal irgendein kleines Geschenk machen, was man in den Umschlag steckt. Und da muss eine Briefmarke drauf. Also es geht nicht ohne Briefmarke. Ich bin überzeugt, es wird noch viele, viele Jahre Briefmarken geben. Lieber Fabian, heute schicke ich euch wieder eine Lektion. Diesmal geht es um Ganzsachen. Lass dir bitte vom Till erklären, worauf ihr achten müsst. Dazu noch ein Tütchen mit Marken zum Ablösen, damit dein Bestand zum Tauschen anwächst. Nun bleibt schön bei der Stange, damit der Opa weiß, wer einmal seine Marken bekommen soll. Lass dich ganz lieb drücken von deinem Opa. Pinzette, Lupe, Katalog. Vom Verschwinden der Briefmarke und ihrer Sammler. Feature von Alexa Hennings. Es sprachen Petra Hartung, Thomas Just und Jakob Mücksch. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton André Lühr. Regieassistenz Alexander Kühn. Regie Ulf Köhler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013.